ist wie ein Rauch und Schatten, wie ein Rauch und Schatten. Die Welt ist wie ein Rauch und Schatten, der bald, bald verschwindet und vergeht, der bald verschwindet und vergeht, weil sie nur kurze Zeit besteht, nur kurze Zeit besteht. Wenn aber alles fällt und bricht, wenn aber alles fällt und bricht, bleibt Jesus meine Zuversicht, bleibt Jesus meine Zuversicht. An dem sich meine Seele hält, an dem sich meine Seele hält. Darum, was frag ich nach der Welt? Was? Darum, was frag ich nach der Welt? Was frag ich nach der Welt? Nach der Welt? Was frag ich nach der Welt? Darum, was frag ich? Was frag ich? Was frag ich?